soll ich gehen? Herr, ich frage dich, kann das Ziel nicht sehen? Herr, ach, führe mich, kann das Ziel nicht sehen? Herr, ach, führe mich. Alle Straßen sind Wege durch die Zeit, eine Straße nur führt zur Ewigkeit. Eine Straße nur führt zur Ewigkeit. Und die Menschen sind ohne Zeit und Glück, suchen nur sich selbst, finden nicht zurück. Suchen nur sich selbst, finden nicht zurück. Zu dir, Herr der Zeit, kann die Fahrt nur gehen. Und trotz Dunkelheit lässt du dich schon sehen. Und trotz Dunkelheiten lässt du dich schon sehen.